Die Gefahren des Geldes. Geld schaffte also Vertrauen zwischen den vielen Einheimischen und Fremden auf Karthagos Markt und ermöglichte es ihnen, Geschäfte zu machen. Auch heute sorgt Geld dafür, dass Menschen weltweit zusammenarbeiten können. Du verdankst es dem Geld, dass unbekannte Menschen in fernen Ländern, deren Sprache du nicht sprichst, bereitwillig etwas für dich tun. Lebensmittel anbauen, Bücher schreiben, in Filmen mitspielen oder neue Medikamente erfinden. Dank des Geldes können Menschen, egal wo auf der Welt sie leben, zusammenarbeiten. Sie müssen nicht an dieselbe Götter- oder Drachengeschichte glauben, sie müssen nur glauben, dass andere Menschen ebenfalls an Geld glauben. Aber Geld kann auch gefährlich werden. Auf dem Markt in Karthago bekam man manchmal die Geschichte von König Midas zu hören, der von Geld geradezu besessen war. Er war König von Phrygien, ganz in der Nähe von Ephesus. Eines Tages traf König Midas einen Zauberer, der ihm sagte, er könne ihm geben, was immer er sich wünschte. König Midas dachte eine Weile nach und sagte dann, »Ach, so eine schwere Entscheidung. Ich will so vieles. Weißt du was? Gib mir die Macht, alles, was ich berühre, in Gold zu verwandeln. Dann kann ich so viele Goldmünzen prägen, wie ich will, und damit alles kaufen, was mein Herz begehrt.« Der Zauberer lachte und sagte, »Dein Wunsch ist erfüllt, König Midas. Du hast jetzt ein goldenes Händchen.« Midas beschloss, seine neue Macht sofort auszuprobieren. Er hob einen kleinen Stein auf, der noch in derselben Sekunde zu Gold wurde. Dann berührte er einen großen Baum, und der Baum verwandelte sich von oben bis unten in massives Gold. Der König war selig und befahl seinen Dienern, den Goldbaum zu fällen, ihn in die königliche Münzanstalt zu bringen und 1 Million Goldmünzen daraus zu prägen. »Für heute habe ich genug Geld gemacht«, sagte er zufrieden. »Jetzt lasst uns in den Palast zurückreiten und Mittag essen.« Er wollte sich gerade auf sein Pferd schwingen, doch als er es berührte, verwandelte es sich in Gold. Midas war ein wenig verdutzt. »Ach, wie schade«, rief er, »das war mein Lieblingspferd. Naja, macht nichts, ich kann ja jetzt alle Pferde der Welt kaufen.« Der König kehrte zu Fuß zum Palast zurück und bat um sein Mittagessen. Und weil er nach all dem Geldverdienen und dem langen Fußmarsch sehr hungrig war und die Köche noch in der Küche wirbelten, nahm er sich einen Apfel vom Tisch. Doch noch während er ihn zum Mund führte, verwandelte sich der Apfel in Gold, so dass sich König Midas beim Hineinbeißen einen Zahn rausbrach. »Oh nein, was soll aus mir werden? Wenn ich nicht essen kann, werde ich verhungern«,